SWR 2 Hörspiel. Nichts Beständigeres ist in der Welt als die Unbeständigkeit selbst. Der abenteuerliche Simplicissimus. Von mir, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, geschrieben und den vier Elementen für den Rundfunk bearbeitet von dem nachgeborenen Herrn Hans-Gerd Krogmann. Viertes und letztes Element. Wasser, Abschied. Ich wurde durchs Feuer wie Phönix geboren. Ich flog durch die Lüfte, wurde doch mit verloren. Ich wandert durchs Wasser, ich reist über Land. In solchem Umschwärmen macht ich mir bekannt, was mich oft betrübt und selten ergänzt. Was war das? Ich hab's in dies Hörspiel gesetzt, damit sich der Hörer, gleich wie ich jetzt tue, entferne der Torheit und lebe der Ruhe. Wo ich bin, wo ich war? Ach, bei meinem Simplicio. Von mir erfunden und dennoch ein anderer, mir ähnlich und dennoch ein eigener. Was habe ich erzählt? Ich habe erzählt, wie er als Knab im Spessart aufwuchs, bei seines Knaben Familie, wie ihn der Krieg davonjagte, wie mein Simplicius beim Einsiedel aufwuchs, dann durch die Lande geschleudert wurde als Soldat und als Jäger und als Liebhaber, als Ehemann seiner Liebsten und als des Herzbruder Freund und wie ihm zuletzt der Olivier ein naher Feind wurde, ein böses Gegenbild zum Herzbruder, ein Lebensschelm, der die Menschen betrog und zuletzt in einem kurzen Gefecht getötet wurde, worauf ihn der Simplicius rächte, wie es geweissagt worden war. Und wie nun mein Simplicius allein auf dem Platz blieb als Meister, nachdem mit dem Olivier 6 brave Soldaten ins Gras beißen mussten. Simplicius beschaute den Olivier, ob er vielleicht noch einen lebendigen Atem an sich hätte. Da er ihn aber ganz entseelt fand, zog er ihm das gülden Fell ab, das will sagen, er nahm sein Gold an sich, auch dessen Muskete und Schwert, und wollte sich auf den Weg machen. Das alles hab ich bisher erzählt. Und noch viel mehr. Ich saß kaum eine halbe Stunde in meinen Gedanken, so kam der Bauer, der den Olivier alle Woche zweimal mit Speis und Trank versorgte, daher und schnaubte wie ein Bär. Oh, oh, oh, Herr, geschwind, geschwind, macht euch ab, weg! Warum so schnell? Es kommt ein Korporal mit 6 Musketieren, die sollen euch und den Olivier aufheben und entweder tot oder lebendig nach Schloss Lichteneck liefern. Sie haben mich gefangen, bin ihnen aber glücklich entronnen, euch zu warnen. Oh, Schell! Ah! Du hast uns verraten, damit dir des Oliviers Geld, so im Baum liegt, zuteil werden möge. Nein, nein, Herr, ich will doch nur... So wisse. Beides, der Olivier und diejenigen, so ihn hätten fangen sollen, sind tot. Siehe! Ah! Ah. Ah.

Es seufzt aber alle Welt nach dem Frieden und versprechen eine große Besserung. Warum solltest du ihnen einen solchen noch länger verweigern können? Ja, sie seufzen wohl, aber nicht meinet oder ihretwillen. Ich fragte neulich einen grindigen Schneider, ob ich den Frieden geben sollte. Aber er antwortet mir, was er sich darum geheie, er müsse sowohl zu Kriegs- als zu Friedenszeiten mit der Nadel fechten. Eine solche Antwort kriegte ich auch von einem Rotgießer. Der sagte, wenn er im Frieden keine Glocken zu gießen hätte, so hätte er im Krieg genug mit Kanonen und Feuermörseln zu tun. Also, antwortet mir auch ein Schmied und sagte, hab ich keine Pflüg- und Bauernwagen im Krieg zu beschlagen, so kommen mir jedoch genug Reuter, Pferd und Heerwagen unter die Hände, also, dass ich des Friedens wohl entbehren kann. Siehe nun, lieber Mercuri, warum sollte ich Ihnen dann den Frieden verleihen? Es sind viele, die den Krieg behalten wollen. Weil er ihnen einträgt. Ich nahm meinen Kopf zwischen die Ohren und ging durch Abweg, die mir denn alle wohlbekannt waren, nach Lippstadt. Ich fragte daselbst nach meinem Schwervater, allerdings wie ein fremder Bot, und erfuhr gleich, dass er samt meiner Schwieger bereits vor einem halben Jahr die Welt gesegnet. Und dann wohl meine Liebste, nachdem sie mit einem jungen Sohn niederkommen, den ihre Schwester bei sich hätte, gleichfalls stracks nach ihrem Kindbett diese Zeitlichkeit verlassen. Mein Schwager und meine Schwägerin wollten von mir als einem Boten erfahren, was Stanz Simplicius sei und was ich von ihm wusste. Die Unschlechten oder Blatternarben hatten mich dergestalt verderbt, dass mich kein Mensch mehr kannte. Sterbeüberschuss. Ja, der Herr Simplicius hat viel schöner Pferd und Diener und zieht mit einem schwarzen, sammeten Leibrock auf, der überall mit Gold verbrämt ist. Ja, ich habe mir jederzeit eingebildet, dass er keines so schlechten Herkommens sei, als er sich dafür ausgeben. Aber er hat sich ganz schelmischerweise nach Frankreich praktiziert. Meine Schwester und sonst wohl noch ein halb Dutzend Bürgertöchter schwanger hinterlassend. Eine nach der anderen ist dann, und meine Schwester am allerletzten, mit lauter jungen Söhnen niederkommen. Weil ich und mein Mann keine Kinder miteinander zu hoffen, haben wir meiner Schwester Kind zum Erben all unserer Verlassenschaft angenommen. Und mit Hilfe des hiesigen Kommandanten, seines Vaters, des Simplicius, Hab zu Köln erhoben, welches sich ungefähr auf 3000 Kronen belaufen möchte. Dass also dieser Knab, wenn er einmal zu Jahren kommt, sich unter die Armen zu rechnen, keine Ursache haben wird. Ach, ich und mein Mann lieben das Kind auch so sehr, dass wir es seinem Vater nicht ließen, wenn er schon selbst käme. Und ich weiß, wenn mein Schwager wüsste, was für einen schönen Sohn er hier hätte, er es sich nicht versagen könnte, das liebe Herzchen zu sehen. Ja. Diese Kleinodien hat mir Herr Simplicius mitgeben, sie seiner Liebsten zum Gruß auszuhändigen. Weil aber nun selbige tot ist, ist's billig, dass ich sie seinem Kind hinterlasse. Aber nun muss ich auf meine Abfertigung dringen. Doch zuvor möchte ich im Namen Simplicii den jungen Simplicium küssen, damit ich solches dem Vater als ein Wahrzeichen erzählen kann. Als es nun auf Vergünstigung meiner Schwägerin geschah, fing mir und dem Kind die Nase an zu bluten, darüber mir's Herz hätte brechen mögen. Doch verbarg ich meine Affekte. Ich machte mich stracks aus dem Staub und kam nach 14 Tagen wieder in Bettlers Gestalt nach Sauerbrunnen, weil ich unterwegs geplündert worden. Musik.

der wiederum dem Simplicio zum Verwechseln glich. Und zu allem Überdruss oder Überfluss wurde ihm noch ein drittes Kind auf die Türschwelle seines Hofes gelegt, das von einer Dame stammte, mit der er in seiner lebemännischen Sauerbrunnenzeit Umgang hatte. Es war mir nit anders zu Sinn, als würde aus jedem Winkel noch ein Kind hervorkriechen, welches mir nit wenig graue Haar machte. Aber es gehet nit anders her, wenn man in einem so gottlosen und verruchten Leben, wie ich eins geführt, seinen viehischen Begierden folget. Um das Unglück voll zu machen, soff sich sein Weib zu Tode und nahm ihr Kind gleich mit sich. Simplicius nahm seinen Knan oder Paten und seine Patin mit auf seinen Hof und den Banker Simplicium, der ihm vor die Tür gelegt worden war, als Erben an. Er übergab den beiden Alten Haus und Hof samt dem ihm noch verbliebenen Vermögen. Die beiden versprachen ihm, wenn er sie nur hausen ließe, so würden sie ihm so viel verschaffen, dass er jederzeit mit einem ehrlichen Biedermann ein Maß Wein trinken könnte. Und nach kurzer Zeit gedieh der Bauernhof wieder prächtig und wurde bald für den besten in der ganzen Gegend geschätzt. Einmal geriet er in Sauerbrunnen in eine Gesellschaft mittelmäßigen Stands, die mit Eifer über den in der Nähe auf einem der höchsten Berge gelegenen Mummelsee sich ereiferten. Wenn man ungerad, es seien gleich Erbsen, Steinlein oder etwas anders, in ein Nastüchlein bindet und in den Mummelsee hineinhängt, so verändert es sich in gerad. Ja, und wenn man einen oder mehr Stein hineinwirft, so erhebt sich gleich ein grausam Ungewitter, wie schön auch zuvor der Himmel gewesen. Ach, und wunderbarliche Erd- und Wassermännlein lassen sich dabei sehen und reden mit den Leuten. Auf ein Zeit, da der See überfroren gewesen, ist ein Bauersmann mit seinen Ochsen und etlichen Blöcken, daraus Mandilen schneidet, über den See gefahren, ohne einzigen Schaden. Als ihm aber sein Hund nachkommen, ist das Eis mit ihm gebrochen und der arme Hund allein hinuntergefallen und nicht mehr gesehen worden. Ein Erzherzog von Österreich hat den See abgraben lassen wollen. Es ist ihm aber von vielen Leuten widerraten und durch Bitt der Landleute sein Vorhaben hintertrieben worden. Über das, aus Furcht, das ganze Land möchte untergehen und ersaufen. Über das haben höchstgedachte Fürsten etliche Fässer von Forellen in den See setzen lassen. Die sind aber alle eher als in einer Stunde eingegangen und zum Auslauf des Sees hinausgeflossen. Ohnangesehen das Wasser, so unter dem Gebirg, darauf der See liegt, von Natur solche Fische vorbringt. Da doch der Auslauf des Sees in selbig Wasser sich ergießt. Ja. Die Begierde, den wunderbaren Mummelsee zu beschauen, vermehrte sich bei mir, als ich von meinem Paten oder Knan verstund, dass er den Weg dazu wüsste. Und was werdet ihr dann davontragen, wenn er gleich hinkommt? Tja, der Herr Sohn und Petter wird nichts anderes sehen als ein Ebenbild eines Weihers, der mitten in einem Wald liegt. Und wenn er seine jetzige Lust mit beschwerlicher Unlust gebüßt, so wird er nichts anderes als Reu, müde Füß und den Hergang für den Hingang davon haben. Da er nun meinen Ernst sah, sagte er, weil die Habersaat vorüber und auf dem Hof weder zu hauen noch zu ernten sei, er wolle selbst mit mir gehen und den Weg weisen. Also wanderten wir über Berg und Tal und kamen zu dem Mummelsee, ehe wir 6 Stunden gegangen hatten. Ich nahm oder maß die Länge und Breite des Wassers vermittels der Geometrie und wollte dann auch probieren, was Wahrheit an der Sag mehr wäre, dass ein Ungewitter entstehe, wenn man einen Stein in den See werfe. Unglück geschehe. Vater, ich will bleiben und des Ends erwarten und sollte es auch Hellebarden regnen. Ja, ihr macht's wie alle verwegenen Burschen, die sich nichts darum geheien, wenn gleich die ganze Welt unterginge.